Das heißt also, wer seine muslimische Identität aufgibt und den Dien verlässt, für den hat Allah solch eine strenge Strafe verkündet. Diejenigen aber, die glauben und diejenigen, die auswandern und sich auf Allahs Weg abmühen, sie hoffen auf Allahs Erbarmen. Allah ist allvergebend und barmherzig. Sie fragen dich nach berauschendem Trunk und Glücksspiel. Sag, in ihnen beiden liegt große Sünde und Nutzen für die Menschen. Aber die Sünde in ihnen beiden ist größer als ihr Nutzen. Und sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Sag, den Überschuss. Ja, also, wo der Schaden größer ist, hier sagt Allah, die Sünde ist größer als der Nutzen, da erfordert auch der Verstand und die Logik, dass man diese Handlungsweise eingeht, dass man davon ablässt, selbst wenn ein gewisser Nutzen da sein mag, aber wenn der Schaden einfach überwiegt, dann sollte man diese Dinge vermeiden. Und es wird gefragt, was die Menschen spenden sollen. Sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Sag den Überschuss. So macht Allah euch die Zeichen klar, auf das ihr nachdenken möget. Also spenden, was extra da ist. Nachschauen, im Haushalt nachgucken. Was ihr seit dem letzten Ramadan, ja, grobe Regel, was ihr seit dem letzten Ramadan oder seit einem Jahr nicht gebraucht habt, das werdet ihr wahrscheinlich in naher Zukunft auch nicht gebrauchen. Gebt es doch weg. Ja, und dafür, Allah hat uns keine Liste gegeben. Das und das müsst ihr geben, das und das dürft ihr nicht mehr geben, das und das sollt ihr auf jeden Fall geben. Ja, sondern Allah fordert uns auf, selbst nachzudenken, was wir denn vielleicht nicht so sehr brauchen, was extra ist, was wir weggeben könnten, was anderen nutzen könnte. Und wir sollen selber unseren Verstand ein wenig gebrauchen. So macht Allah euch die Zeichen klar, auf das ihr nachdenken möget. Über das Diesseits und das Jenseits sollt ihr nachdenken. Und sie fragen dich nach den Weisen. Sag, ihre Lage zu verbessern ist besser. Und wenn ihr euch mit ihnen zusammentut, so sind sie eure Brüder. Allah weiß, den Unheilstifter vom Heilstifter zu unterscheiden. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er euch wahrlich in Bedrängnis gebracht. Allah ist allmächtig und allweise. Also mit den Weisen genau dasselbe Prinzip. Denkt nach. Deswegen habt ihr ja Verstand bekommen von Allah. Ja, das ist eine sehr gute Antwort. Ihr sollt einfach Gutes tun. Gut sollt ihr sein. Wie ihr das erreicht, das kann sehr verschieden sein. Ja, es ist nicht immer alles mathematisch. So und so müsst ihr handeln, so und so viel müsst ihr abgeben. So genau dieses und dieses Benehmen müsst ihr mit den Weisen einrichten. Ja, es ist keine Liste von Dingen zu tun uns gegeben worden, sondern es gibt viele, viele Dinge, gerade mit menschlichen Miteinander, die dazwischen liegen, die nicht klar einzuteilen sind. Die Grundeinstellung soll aber immer sein, ihr sollt Gutes tun wollen. Ansonsten könnte man auch einfach eine schlechte Absicht hinter einer äußerlich korrekten Tat verstecken. Ja, aber das ist nicht das, was Allah von uns will. Und heiratet Götzendienerinnen nicht, bevor sie glauben. Und eine gläubige Sklavin ist fürwahr besser als eine Götzendienerin, auch wenn diese euch gefallen sollte. Und verheiratet nicht gläubige Frauen mit Götzendienern, bevor sie glauben. Und ein gläubiger Sklave ist fürwahr besser als ein Götzendiener, auch wenn dieser euch gefallen sollte. Jene laden zum Höllenfeuer ein. Allah aber lädt zum Paradiesgarten und zur Vergebung ein, mit seiner Erlaubnis, und macht den Menschen seine Zeichen klar, auf das sie bedenken mögen. Ja, und die Ehe und die Eheschließung ist etwas sehr Gefördertes und etwas sehr Beliebtes im Islam, aber hier sind die Grenzen gegeben worden, was vielleicht auch gerade für unsere Jugend heute sehr wichtig ist, das zu bedenken und das einzuhalten, dass hier sind die Grenzen, hier geht der Nikah, die Eheschließung wird hier nicht erlaubt sein, denn hier ist kein Islam vorhanden und das ist nun mal eine absolute Basisvoraussetzung, dass jene laden zum Feuer ein. Allah aber lädt, und das ist einfach ein solcher Unterschied, Allah aber lädt zu Paradiesgarten und zur Vergebung ein mit seiner Erlaubnis. Sie fragen dich nach der Monatsblutung. Sag, sie ist ein Leiden. So haltet euch von den Frauen während der Monatsblutung fern und kommt ihnen nicht nahe. Mit dem nicht nahe ist hier der eheliche Verkehr gemeint. Bis sie rein sind. Wenn sie sich dann gereinigt haben, so kommt zu ihnen, wie Allah es euch geboten hat. Allah liebt die Reumütigen und er liebt die, die sich reinhalten. Ja, also kommt zu ihnen, wie Allah es euch geboten hat, nämlich auf die Art, die erlaubt und in Ordnung ist und nicht durch die verschiedenen Praktiken oder Arten und Weisen, die Allah verboten hat, wie bestimmte Arten und Weisen ehelichen Verkehr zu pflegen, wie der Analverkehr. Ja, derjenige, der heiraten will oder wird, der soll sich darüber auch informieren, damit er in den Grenzen Allahs bleiben kann. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. So kommt zu eurem Saatfeld, wann und wie ihr wollt. Doch schickt Gutes für euch selbst voraus. und fürchtet Allah und wisst, dass ihr ihm begegnen werdet. Und verkündet den Gläubigen frohe Botschaft. Ja, manche Frauen sind über diese Aussage ein bisschen erzürnt, wie wir sind ein Saatfeld. Ja, aber ein bisschen innehalten und nachdenken. Menschen geben ihr Leben für ihren Grund und Boden. Ja, der Lebenserhalt, ja, für denjenigen, der ein Saatfeld besitzt, für ihn bedeutet das bis hin zu, dass es sein Lebenserhalt ist. Da ist eine gewisse Schönheit auch drin. Ja, ein schönes Feld voller Früchte zu sehen, ist auch eine gewisse Schönheit darin. Und darüber kann man lange, lange reden. Also bevor man etwas verurteilt oder die Stirn runzelt, sollte man erstmal drüber nachdenken, wie Allah das wohl gemeint hat. Ja, und damit ist einfach gemeint, dass ihr könnt die Beziehung pflegen zu euren ehelichen, zu euren Ehefrauen, wie ihr wollt, aber natürlich nicht auf die verbotenen Arten und Weisen. Und die sollt auch vorausschicken, das heißt, man soll nicht nur die reine Stillung der Begehrlichkeiten anstreben, sondern auch Nachkommen erwerben. Und macht nicht Allah mit euren Eiden zu einem Hinderungsgrund, gütig und gottesfürchtig zu sein und zwischen den Menschen Frieden zu stiften. Allah ist allhörend und allwissend. Das heißt, man soll Allahs Namen, den Schwur, nicht für etwas benutzen, was nicht gut und fromm ist. Ja, nicht seinen Namen für falsche Zwecke, für vielleicht sogar Sündhaftigkeiten zu missbrauchen. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. Allah wird euch nicht für etwas Unbedachtes in euren Eiden belangen. Ja, das heißt, dieser Laru-Schwur, der Schwur, den man einfach so, wie wir manchmal in der Redewendung Wallahi sagen, bei Allah, in der Redewendung, aber wir wollten damit wirklich nicht einen richtigen Schwur bezwecken. Danach wird dann nicht gefragt werden. Ja, etwas, was einfach Redewendung mäßig gebraucht wird, keine besondere Absicht dahinter war, danach wird man nicht gefragt. Aber da, wo eine Absicht ist, jedoch wird er euch für das belangen, was eure Herzen erworben haben. Allah ist allvergebend und nachsichtig. Diejenigen, die schwören, ja, das bedeutet also, wenn ein Schwur mit einer richtigen Absicht gemacht wird, der muss natürlich dann eingehalten werden. Wenn man nicht fähig ist, den einzuhalten, dann muss eine Sühneleistung dafür gegeben werden, ja, die im Detail noch beschrieben werden wird. Ja, das heißt, Worte sind nicht einfach bedeutungslos. Wenn wir Wörter äußern, oder besonders Schwüre äußern, dann hat das alles eine Auswirkung, eine Bedeutung und das soll uns alles zu bedächtigeren und vielleicht ein bisschen vorsichtigeren Menschen machen. Ab jetzt wird es um einige Dinge in der Ehe gehen. Ja, eben ging es auch schon, wurde angedeutet, die eheliche Beziehung, was da angestrebt werden soll, was in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist. Ab jetzt wird es um einige Dinge gehen, die auch irgendwo Teil des menschlichen Lebens sind, und zwar die Scheidung oder Trennung von Ehemenschen, von Eheleuten. Diejenigen, die schwören, sich ihrer Frauen zu enthalten, haben eine Wartezeit von 4 Monaten. Wenn sie dann von ihrer Schwur zurücktreten, so ist Allah allvergebend und barmherzig. In diesem Vers wird eine Art, sich zu trennen, beschrieben, nämlich die Männer, die schwörten, müssen wir sagen, heute, Allah alam, ob es in dieser Art und das Weise das noch gibt, aber zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gab es diese Art, dass der Mann schwörte, yu'luna min nisa'ihim, diejenigen, die ila machen, die diesen Schwur, diesen bestimmten Art von Schwur eingehen, nämlich, dass sie mit ihrer Frau keinerlei Beziehung mehr pflegen werden. Und vor allem natürlich die körperliche Beziehung. Diesen Männern wird eine Frist von 4 Monaten gegeben. Länger dürfen sie ihre Ehefrau nicht in diesem Schwebezustand lassen. Dass sie nämlich weder richtige Ehefrau ist, noch richtig getrennt ist, denn sie lebt ja noch in dem Haushalt des Mannes, er pflegt aber keinerlei Beziehung mit ihr. Das heißt, 4 Monate Frist, dann muss er sich entscheiden, entweder nimmt er sie zurück mit vollem Recht, mit voller Zugestehung ihrer Rolle als Ehefrau, oder er entlässt sie dann, damit sie dann ein eigenes Leben auch wieder führen kann, und länger darf er sie also in diesem in diesem Zustand, wo sie nicht weiß, wie geht es weiter, was ist jetzt, in welche Rolle habe ich jetzt, in diesem Zustand darf er sie weiter nicht lassen. Wenn sie aber zur Scheidung entschlossen sind, so ist Allah allhörend und allwissend. So, was ist jetzt dann mit den geschiedenen Frauen? Was sollen die selber dann? Wie geht's weiter? Geschiedene Frauen sollen mit sich selbst 3 Zeitabschnitte abwarten. Und es ist ihnen nicht erlaubt zu verheimlichen, was Allah in ihrem Mutterleib erschaffen hat, wenn sie an Allah und den jüngsten Tag glauben. Und ihre Ehemänner haben ein größeres Anrecht, sie zurückzunehmen, wenn sie eine Aussöhnung wollen. Ja, wir können es auch so betonen, ihre Ehemänner haben ein größeres Anrecht, sie zurückzunehmen, wenn sie eine Aussöhnung wollen. Ja, das muss man manchmal ein bisschen betonen. Gerade im vielleicht in westlich geformten Gemütern, wo von vornherein sowieso vermutet wird, dass die Frau vielleicht benachteiligt wird oder nicht, dass ihr sie irgendwo zu kurz kommt. Berechtigt kann man das vielleicht auch vermuten, manchmal auch unberechtigt. Deswegen diese Aussöhnung und auch das Allah, Iman an Allah und den jüngsten Tag erwähnt und gütliche Art und Weise wird noch oft erwähnt werden. All diese Dinge müssen berücksichtigt werden, auch wenn es um solche Dinge geht wie Trennung, Scheidung oder das Auseinandergehen von zwei Menschen. Ja, Allah hat also über die Idda, die Wartefrist der Frau gesprochen. Das Kind, auch wenn es sogar noch im Mutterleib der geschiedenen Frau ist, muss klar dem Vater zugewiesen werden. Das ist das Recht des Kindes. Deswegen soll die Frau auch noch 3 Monate mindestens warten, bis sie eine neue Eheschließung eingeht, damit man ganz klar weiß, dieses Kind ist diesem Vater zuzuweisen. Und wenn während der Idda, der Wartezeit, nach dem Scheidungsaussprechen, der Mann, der Ehemann, wird hier gesagt, dann kann er sie innerhalb der Idda noch zurücknehmen. Außer, wenn er schon dreimal die Scheidung ausgesprochen hat. Ja, da werdet ihr auch Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten finden. Gilt dreimal in einer Sitzung aussprechen, gilt das wie einmal oder gilt das als dreimal? Darauf werden wir hier nicht eingehen. Ja, im Prinzip, das Urprinzip ist auf jeden Fall, während der Idda hat der Mann die Möglichkeit, ja, um die Ehe zu retten, die Scheidung wieder zurückzunehmen. Außer natürlich, wenn es schon als dreimal gesprochen gilt. Ja, aber sie sollen mit dieser mit dem Zurücknehmen, mit dem Zurückkommen zur Ehe, sollen sie auch Aussöhnung wollen und nicht weitere Qualen oder irgendeine List oder ja, nicht reine Absicht gegenüber den Ehepartner haben. Das soll natürlich alles ausgeschlossen sein. Und ihnen, den Frauen, steht in rechtlicher Weise gegenüber den Männern das Gleiche zu wie den Männern gegenüber ihnen. Also beide haben auf rechtliche Art und Weise aufeinander, steht ihnen gleichermaßen zu. Doch die Männer haben ihnen, den Frauen gegenüber, einen gewissen Vorzug. Und Allah ist allmächtig und allweise. Das ist die Verteilung von Allah. 5 Finger sind nicht gleich. Ja, für gütige Ausübung haben die Männer einen Vorzug. Ja, manche sagen sogar Stufe, wo vielleicht viele mit diesem Wort nicht zurechtkommen. Ja, sagen wir Vorzug. Und das ist Allahs Verteilung. 5 Finger, wie gesagt, sind nicht gleich. Jeder hat einen Nutzen. Wir sagen über keinen Finger, obwohl manche kleiner, manche größer sind, dass dieser, der hat keinen Nutzen. Warum ist der so klein? Warum ist der so groß? Jeder hat eine bestimmte Verantwortung. Derjenige, der höher oder größer ist, der hat auch mehr Verantwortung. Er trägt ja auch mehr Last als der, der vielleicht nicht einen Vorzug genießt. Ja, oder Vorzug aushält, können wir vielleicht auch sagen. Weil eine Last genießt man nicht, eine Last hält man aus. Ja, deswegen, manche fühlen sich vielleicht erniedrigt oder zurückgesetzt, aber nein. Keine Organisation auf der ganzen Welt gibt es, die nicht eine gewisse Ordnung beibehält. Ja, wo es nicht eine gewisse, ganz vorsichtig das Wort, eine gewisse Hierarchie gibt, ja, mit gleichen Rechten für gütliche Ausübung aufeinander, aber trotzdem hier und da vielleicht ein gewisser Vorzug ist. Warum? Weil es letztendlich jemanden geben muss, der die Verantwortung trägt, der, wenn etwas schief geht, auch gefragt wird, dass hier, du bist verantwortlich, was ist passiert? Und dieserjenige trägt dann letztlich auch die große Last der kompletten Verantwortung. Ja, und das ist ein langes Thema, wie gesagt. Dieser Kurs ist nicht dafür gestaltet, um in Einzelheiten und Details zu gehen. Hier geht es wirklich darum, dass ihr den Text grob einfach erstmal einmal durchliest und damit auch eine Wirkung auf das Herz erzielt wird, ein grobes Verstehen schon mal stattfindet. Und natürlich, Allah möge uns die Möglichkeit geben, dass wir da auch ins Detail gehen können, damit unser Herz das wirklich in Ruhe versteht, in Ruhe annimmt und dann vielleicht sogar auch praktiziert. Das wäre natürlich das Ideal. Und dann vielleicht noch, idealerweise, es auch noch anderen weitergibt. Und was man auch auf keinen Fall vergessen darf, das sind die Verteilungen, die Allah im Diesseits aufgestellt hat. Ja, damit einfach auf eine bessere, effizientere Art und Weise möglich ist zu arbeiten. Ja, wie gesagt, in einer Organisation können auch nicht alle die Stufe vom Manager haben. Das geht nun mal nicht. Ja, es sind alle einem lieb, auch der kleine Arbeiter vielleicht, aber ja, aus dieser Liebe heraus kann man ihm nicht die Managerstufe einfach geben, aus rein organisatorischen Gründen. Und was man halt nicht vergessen darf, dass das sind Diesseits-Verteilungen und es kann sehr gut sein, dass am Tag der Auferstehung derjenige, der vielleicht der niedrigste von allen war, höher sein wird als alle anderen. Und das ist letztendlich der wahre Erfolg. Die widerrufliche Scheidung ist zweimal erlaubt. Dann sollen die Frauen in rechtlicher Weise behalten oder in ordentlicher Weise freigegeben werden. Freigegeben heißt geschieden werden. Ja, und das soll beides auf rechtliche und ordentliche Weise getan werden. Wenn er die Frau behalten will, wenn die Ehe weitergeführt werden soll, dann soll das auch in ordentlicher, anständiger Art und Weise getan werden oder halt auf anständige und ordentliche Art und Weise geschieden werden. Und es ist euch nicht erlaubt, etwas von dem, was ihr ihnen, den Frauen, gegeben habt, wieder zu nehmen. Außer, wenn die beiden fürchten, dass sie Allahs Grenzen nicht einhalten werden. Das heißt also Geschenke, Besitztümer, irgendetwas dieser Art, was man innerhalb der Ehe der Frau geschenkt hat, das ist nicht in Ordnung, das dann bei der Scheidung wieder zurückzuverlangen. Das sind Geschenke und das können Schätze gewesen sein, aber das steht der Frau zu, das dürft ihr nicht zurückverlangen. Ja, es gibt eine Ausnahme, außer wenn die beiden fürchten, dass sie Allahs Grenzen nicht einhalten werden. Ja, das heißt aber, das heißt also, wenn die Frau, das ist eine Art der Scheidung, da inshallah haben wir die Möglichkeit, darüber in Einzelheiten nochmal zu sprechen, dass eine Art der Scheidung, wenn die Frau die Khula einreicht oder erbittet, nämlich durch das Zurückgeben von ihrem Brautgeld, von der Mahr oder von Geschenken, je nachdem wie es vereinbart wird, etwas zurückgeben von dem Besitz, dadurch sich die Scheidung quasi erkauft. Ja, das ist natürlich dann ein Ausnahmefall, wo sie das möchte und das dann selber zurückgibt, um sich dadurch gewisse Dinge zu ermöglichen. Wenn ihr aber befürchtet, dass die beiden Allahs Grenzen nicht einhalten werden, dann ist es für die beiden keine Sünde in dem, womit an Geld sie sich löst. Ja, das ist genau das, was wir gerade angesprochen haben. Dies sind Allahs Grenzen, so übertretet sie nicht. Wer aber Allahs Grenzen übertritt, diejenigen sind die Ungerechten. Wenn er sich ein drittes unwiderrufliches Mal von ihr scheidet, dann ist sie ihm nicht mehr als Gattin erlaubt, bevor sie nicht einen anderen Mann geheiratet hat. Wenn dieser sich von ihr scheidet, so ist es keine Sünde für die beiden, jetzt sind die beiden Ersteren gemeint, zueinander zurückzukehren, wenn sie dabei glauben, Allahs Grenzen einhalten zu können. Ja, und ihr seht, wie bei dem ganzen Thema immer wieder die Grenzen Allahs, rechtlich, ordentlich, mit guter Absicht, wie das immer wieder erwähnt wird, obwohl wir hier mitten in Familienangelegenheiten stecken. Ja, also das heißt nicht, dass die Religion nur in der Moschee oder nur irgendwo mit Handel und Zins oder Nichtzins zu tun hat, da natürlich auch, aber die Religion hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Art, wie wir in der Familie miteinander leben und nicht nur miteinander leben, sondern sogar, wie wir uns voneinander trennen. Ja, die Religion hat hier auch mitzureden. Bevor sie nicht einen anderen Mann geheiratet hat. Das heißt, wenn die Scheidung dreimal ausgesprochen wurde und gilt, dann darf diese Frau nicht mehr mit diesem Mann verheiratet werden, es sei denn, sie heiratet einen anderen Mann. Und zwar nicht, um Halala zu machen. Halala ist eine Art, die sehr, sehr verboten ist. In einem Hadith heißt es, derjenige, der es macht und derjenige, der es machen lässt, hat Allahs Fluch auf sich. Ja, das bedeutet nämlich, um den ersten Mann wieder heiraten zu können, eine quasi Scheinehe mit einem anderen Mann einzugehen und auch ehelichen Verkehr zu üben, weil nur dann gilt das als eine vollzogene Ehe, und dann sich zu scheiden, um wieder zum ersten Mann zurückzukehren. Ja, das ist eine unheimliche Erniedrigung und Ausbeutung von der Frau, und letztendlich leidet sie am meisten in diesem ganzen Prozess, und das ist etwas, was sehr, sehr verwerflich gilt im Islam. Wenn dieser sich von ihr scheidet, so ist es keine Sünde für die beiden, zueinander zurückzukehren. Also das muss aus natürlichem Prozess heraus geschehen und nicht extra dafür gemacht werden. Wenn sie dabei glauben, Allahs Grenzen einhalten zu können. Dies sind Allahs Grenzen, die er Leuten klar macht, die Bescheid wissen. Ja, die Wissen haben. Und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Zeit erreichen, so behaltet sie in rechtlicher Weise oder gebt sie in rechtlicher Weise frei. Ja, schon wieder erwähnt. Doch behaltet sie nicht mit der Absicht der Schädigung, so dass ihr übertretet. Ja, und nicht die Macht, die Allah euch gegeben hat, und hier sind vor allem Männer angesprochen, dazu missbrauchen, um mit Absicht zu schädigen, um zu übertreten. Was sagt Allah dann? Wer dies tut, und die Übersetzung von dem, was Allah sagt, wer dies tut, der fügt sich ja selbst Unrecht zu. Der fügt sich selbst Unrecht zu. Wer der Frau Unrecht tut, wer der Frau gewisse Lebenssituationen aufzwängt, um ihr damit Unrecht zu tun, sie zu schädigen und zu übertreten, der schadet nicht eigentlich der Frau. Was sagt Allah? Er tut sich selber Unrecht an. Denn Allah hat einem nicht Macht, Stellung, Möglichkeiten gegeben, damit er dies damit tut, damit er Missbrauch damit begeht. Und deswegen hat er das alles von Allah nicht erhalten. Und macht euch nicht über Allahs Zeichen lustig. und gedenkt Allahs Gunst an euch und dessen, was er von dem Buch und an Weisheit auf euch herabgesandt hat, um euch damit zu ermahnen. Und fürchtet Allah und wisst, dass Allah über alles Bescheid weiß. Ja, also nochmal denkt an die Gnade. Nämlich, was war nochmal die Gnade? Das Buch, die Gunst, die Weisheit auf euch herabgesandt hat. Und nochmal die ganz große Gnade, die Allah ja schon jetzt auch zweimal schon erwähnt hat, dass Allah euch zu Ummatan Wasata gemacht hat. Zur besten Umma, die Umma der Mitte. Ja, das heißt, schaut auch auf eure Häuser, eure Heime. Wie soll es dort aussehen? Wie wollt ihr der Menschheit Tablir machen, die Botschaft überbringen, wenn es in euren eigenen Heimen nicht wohl geordnet zugeht? Ja, das ist etwas, also immer diesen Rückblick nochmal, dieses Zurückschauen nochmal, muss jeder von uns machen. Moment mal, wie hat die Religion sich eigentlich auf mein eigenes Heim ausgewirkt? Und wenn ihr euch von Frauen scheidet und sie dann ihre festgesetzte Zeit erreicht haben, so haltet sie nicht davon ab, ihre Gatten zu heiraten, wenn sie sich in rechtlicher Weise miteinander geeinigt haben. Ja, das ist dafür, wenn die Scheidung, nach der Scheidung die Frist abgelaufen ist und die beiden wieder zueinander zurückkehren möchten, dann soll der Vormund der Frau die Frau nicht daran hindern, aber Voraussetzung ist auch, dass die beiden in rechtlicher Weise miteinander einig sind, ja, dass man davon ausgehen kann, dass jetzt die Ehe auch in Einigung gelebt wird. Damit wird von euch ermahnt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das ist lauterer für euch und reiner. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Das kommt immer wieder. Allah weiß, ihr wisst nicht. Ja, wo von Gesetzen gesprochen wird, dort wird es oft so heißen. Ja, denn alles wird mit seinem Wissen offenbart. Auch wenn wir es nicht verstehen, trotzdem müssen wir danach handeln. Denn sein Wissen umfasst alles. Und unser Wissen ist sehr mangelhaft. Und die Mütter stillen ihre Kinder 2 volle Jahre. Das sind Mondjahre gemeint, ja? Das gilt für jemanden, der das Stillen zu Ende führen will. Das ist also die vollkommene Frist, vollkommene Zeit für die Stillzeit eines Kindes. Und demjenigen, dem das Kind geboren wurde, das ist der Vater, obliegt es, für ihre Versorgung und Kleidung in rechtlicher Weise aufzukommen. Ja, also sind geschieden, da ist aber noch ein Baby in dieser Ehe da und das wird noch gestillt. Solange das gestillt wird, hat der Vater die Pflicht, Frau und Kind mit Versorgung und Kleidung in rechtlicher Weise dafür aufzukommen. Keiner Seele wird mehr auferlegt, als sie zu leisten vermag. Keine Mutter soll wegen ihres Kindes zu Schaden kommen, noch einer, dem das Kind geboren wurde, wegen seines Kindes. Also Vater und Mutter sollen sich gegenseitig nicht ausbeuten, zum Beispiel viel mehr verlangen, als einem zusteht, nichts geben und sagen, wieso ist doch dein Kind, mach doch, was du willst. Nein, keiner soll dem anderen schaden, schädigen, ausbeuten und das Kind quasi als Druckmittel benutzen. Und dem Erben obliegt das Gleiche, also den Erben des Vaters, falls der Vater verstorben ist, da sind die Erben verantwortlich für den Besitz und für die Versorgung der Witwe und des Kindes, denen obliegt also das Gleiche. Wenn sie beide jedoch in gegenseitigem Einvernehmen und gemeinsamer Beratung das Kind vorzeitig entwöhnen wollen, so ist darin keine Sünde für sie beide. Also abstillen geht auch. Jetzt bietet Allah verschiedene Alternativen an. Es ist nicht immer alles so festgefahren. Und wenn ihr eure Kinder von einer Amme stillen lassen wollt, so ist darin keine Sünde für euch, sofern ihr das, was ihr geben wollt, in rechtlicher Weise aushändigt. Also wenn ihr eine Amme nehmen möchtet, die das Kind für euch stillt und ihr auch eine Versorgung zukommen lässt, einen Verdienst zukommen lässt, das ist auch in Ordnung. Und fürchtet Allah und wisst, dass Allah das, was ihr tut, wohl sieht. Ja, das ist alles in Ordnung. Ihr könnt stillen, ihr könnt abstellen, ihr könnt auch eine Amme dafür etwas verdienen lassen, dass sie euer Kind stillt. Aber es soll alles in gegenseitigem Einvernehmen und gemeinsamer Beratung passieren. Dieses Einvernehmen und Beratung, Allah beschreibt hier nochmal, beschreibt hier geschiedene Leute. Ja, beschreibt sie so, wie wir vielleicht heute oft leider sogar nicht mal Menschen beschreiben können, die sich einig sind. Gegenseitiges Einvernehmen, Beratung. Ja, das zeugt alles hier von Respekt und einem Wohlwollen gegeneinander, obwohl man sogar schon verschiedene Lebenswege gewählt hat. Und diejenigen von euch, die abberufen werden und Gattinnen hinterlassen, so sollen diese mit sich selbst 4 Monate und 10 Tage abwarten. Das ist jetzt die Idda, die Wartefrist der Witwe. Wenn sie dann ihre festgesetzte Zeit erreicht haben, so ist es für euch keine Sünde in dem, was sie in rechtlicher Weise mit sich selbst unternehmen. Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Ja, dann kann die Frau selbst über sich verwalten, die Erben haben dann keine Verantwortung mehr, wenn sie wieder heiraten möchte oder anderes anfangen möchte. Ist das für euch keine Sünde in dem, was sie in rechtlicher Weise mit sich selbst unternimmt. Und es ist für euch keine Sünde darin, dass ihr den Frauen Andeutungen auf einen Heiratsantrag macht. Das ist während der Idda. Also wenn die Frau geschieden oder verwitwet ist und in der Wartefrist noch ist, und hier wurde gerade die Witwe vor allem angesprochen, dann ist es für die anderen Männer, die jetzt natürlich auch eine Frau sehen, die nicht in einen Ehebund eingeschlossen ist und dann natürlich vielleicht eventuell Heiratsabsichten hegen. Allah erklärt ihnen, es ist keine Sünde, wenn ihr Andeutungen macht auf einen Heiratsantrag. Ja, aber offen aussprechen soll man während der Wartefrist nicht. Oder dass ihr etwas derartiges in euch hegt. Allah weiß, dass ihr an sie denken werdet. Aber trefft nicht heimlich eine Abmachung mit ihnen, außer ihr sagt geziemende Worte. Ja, dies heimlich verabreden und heimlich, ohne dass der Vormund weiß, dass die Familie nicht weiß, das ist alles, was man vermeiden sollte. Außer ihr sagt geziemende Worte. Und schließt nicht den Ehebund, bevor die vorgeschriebene Frist ihre festgesetzte Zeit erreicht habt. Wisst, dass Allah weiß, was in eurem Innersten ist. So seht euch vor ihm vor. Und wisst, dass Allah allvergebend und nachsichtig ist. Also, dass diese Gedanken da sind, Heiratsabsichten da sind, das ist was ganz Natürliches. Allah sagt, er weiß, dass das vorkommen wird, wozu es aber nicht führen darf, dass man geheime Unterredungen, offene Anträge, unziemliche Verabredungen und Redeweisen, zu so etwas darf es nicht führen. Jetzt, also eine gewisse Ehrenhaftigkeit muss auf jeden Fall gewährleistet sein für den Schutz beider Parteien und vor allem der Frau. Ja, deswegen der Vormund der Frau, der Wali, hat vor allem ja auch diese Funktion, eine Schutzfunktion für nicht nur die Ehre, sondern auch das Wohlergehen der Frau. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Und wisst, dass Allah allvergebend und nachsichtig ist. Halim ist nachsichtig. Ja, wenn Allah so ist, nachsichtig, er verzeiht kleine Sachen, ja, dann sollten wir auch so sein. Ja, dass wir nicht aus jeder Sache Mücke einen Elefanten machen, sondern auch nachsichtig sind, viel verzeihen, vieles übersehen, wenn Allah das sogar mit den Menschen und ihren Gedanken und ihren manchmal Verfehlungen sogar auch tut. Es ist für euch keine Sünde darin, wenn ihr euch von Frauen scheidet, solange ihr sie noch nicht berührt oder euch ihnen gegenüber zu einer Morgengabe verpflichtet habt. Also es ist quasi die Scheidung, bevor die Ehe wirklich vollzogen wurde oder bevor die Höhe der Morgengabe vereinbart wurde. Wenn dann zu einer Scheidung kommt, was soll dann sein? Doch gewährt ihnen eine Abfindung, der Wohlhabende entsprechend seinen Verhältnissen und der Geringbemittelte entsprechend seinen Verhältnissen. Eine Abfindung in rechtlicher Weise. Dies ist eine Pflicht für die Gutestuenden. Aber wenn ihr euch von ihnen scheidet, bevor ihr sie berührt und euch ihnen gegenüber zu einer Morgengabe verpflichtet habt, dann händigt die Hälfte dessen aus, wozu ihr euch verpflichtet habt. Es sei denn, dass sie es erlassen oder der, in dessen Hand der Ehebund ist. Also der Wali der Frau, der Vormund der Frau es erlässt. Nein, okay, du musst nichts geben, ist jetzt Ehescheidung. Wenn er es erlässt oder die Frau es erlässt, dann ist es okay. Aber ansonsten müsst ihr die Hälfte der Mahr ausrichten, der Morgengabe, wenn es zu einer Scheidung kommt, bevor ihr sie berührt habt. Und wenn ihr es erlasst, kommt das der Gottesfurcht näher. Also wenn ihr Männer es erlasst, nämlich dass ihr nicht nur die Hälfte, sondern sogar ganz bezahlt, dann ist das der Gottesfurcht näher. Und versäumt es nicht, gut zueinander zu sein. Was ihr tut, sieht Allah wohl. Gut zueinander zu sein. Allah spricht hier über die Scheidung, dass man dem gehenden Menschen noch ein Geschenk mitgibt. Allah sieht, was ihr tut, Allah sieht es wohl. Ja, also solch ein Ausmaß an Charakter und Ehrenhaftigkeit und Großmut und Großzügigkeit, dass man dem Menschen, der schon gar nicht mehr in deinem Ehebund, in einer Beziehung zu dir steht, er geht ja schon, ist jemand, der geschieden wird aus deinem Leben, dass du ihm noch ein Geschenk, eine Gabe, eine Abfindung mit auf den Weg gibst. Ja, und Allah sagt, gebt mehr, das ist besser für euch. Haltet die Gebete ein und besonders das mittlere Gebet und steht demütig ergeben vor Allah. Ja, bei Gebet, bei all den Familienangelegenheiten und Trennung und wo Trennung ist, natürlich auch hier und da Uneinigkeit und Streit, bei all dem nicht vergessen, die Gebete einzuhalten. Und das mittlere Gebet, die Ulama sagen, das ist das Asr-Gebet, das Nachmittagsgebet im Besonderen, mitten am Tag, vergesst darüber nicht das Wichtigste, nämlich im Gebet vor Allah demütig zu stehen. Wenn ihr in Furcht seid, dann verrichtet das Gebet zu Fuß oder im Reiten. Ja, das Gebet ist so wichtig, dass sogar wenn ihr in Zeiten seid, wo ihr vielleicht zum Beispiel auf der Flucht seid oder vom Feind belagert oder es einfach nicht euch möglich ist, ohne in Lebensgefahr zu geraten, das Gebet ordentlich zu verrichten, dann könnt ihr was machen? Sogar zu Fuß, das heißt im Gehen oder im Reiten zu beten. Wenn ihr aber wieder in Sicherheit seid, dann gedenkt Allahs, wie er euch gelehrt hat, was ihr nicht wusstet. Diejenigen von euch, die abberufen werden und Gattinnen hinterlassen, sollen ihren Gattinnen eine Abfindung für ein Jahr vermachen, ohne dass sie aus dem Haus gewiesen werden. Wenn sie aber ausziehen, so liegt für euch keine Sünde in dem, was sie mit sich selbst an Geziemenden unternehmen. Allah ist allmächtig und allweise. Diese Aya wurde später, als das Erbrecht offenbart wurde, dann abrogiert. Ja, also das galt vorher, das, was wir in dieser Aya gelesen haben. Und den geschiedenen Frauen steht eine Abfindung in rechtlicher Weise zu. Eine Pflicht für die Gottesfürchtigen. Also wieder eine Eigenschaft der Gottesfürchtigen, der Muttaqin, die Taqwa besitzen, die hier mitten im Familienleben sich äußert. Und zwar nicht nur im Familienleben, sondern da, wo man sich einander so, ja, schon gezürnt hat, weil normalen Alltag trennt man sich schon da, wo auch Zorn oder auch Uneinigkeit ist. Und trotzdem man, wie gesagt, demjenigen, den man aus dem Leben verabschiedet, noch ein Geschenk, eine Abfindung mit auf den Weg gibt. Ja, auch hier äußert sich also Taqwa. Ja, gute Zeiten gehen nun mal auch irgendwann zu Ende. Aber die gab es ja mal. Ja, und so ist der Charakter des Gläubigen, des Gottesfürchtigen, dass er nicht die guten Zeiten vergisst, dass er nicht nur Missgunst oder Abscheu zeigt, sondern auch über sich hinauswachsen kann und geben kann, dort auch geben kann, wo er nichts mehr zurückerwartet. So macht Allah euch seine Zeichen klar, auf das ihr begreifen möget. Siehst du nicht jene, die um den Tod zu entfliehen, zu Tausenden aus ihren Wohnstätten hinauszogen? Da sagte Allah zu ihnen, sterbt. Hierauf machte er sie wieder lebendig. Allah ist wahrlich voll Huld gegen die Menschen, aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. Es heißt in Tafsir, dass es hier um Bani Israel geht, die von den Philistern angegriffen wurden. Und man sagt, viele, viele Tausende, also man sagt sogar Zehntausende von ihnen wurden getötet. Und da fürchteten sie sich so sehr vor diesem Tod, dass sie alle gesamt zusammen flohen, die noch übrig waren, zusammen flohen. Und als sie alles verließen und alles verlassen hatten und vor dem Tod wegliefen, da sagte Allah, sterbt. Ihr seid vor Tod weggelaufen? Jetzt, auch wenn ihr weggelaufen seid, sterbt jetzt. Und um sein Zeichen und seine Allmacht klar zu machen, hat er sie dann wieder lebendig gemacht. Ja, also Allah subhanahu wa ta'ala macht uns klar, dass die Dinge, die für uns geschrieben sind, vor denen können wir nicht weglaufen. Ja, und die Dinge, zu denen Allah uns auch verpflichtet, wenn wir die nicht tun, aus Angst, dass wir geschädigt werden könnten, dass wir vielleicht sogar unser Leben verlieren könnten, dann ist das ein Fehlgedanke, denn wahrlich das, was uns treffen soll, wird uns ja eh treffen. Deswegen ruft Allah jetzt auch auf und kämpft auf Allahs Weg und wisst, dass Allah allhörend und allwissend ist. Wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt? Ja, kämpft, ist auch ein Opfer und jetzt hier ein schönes Darlehen ist auch ein Opfer. So vermehrt er es ihn um ein Vielfaches. Allah hält zurück und gewährt und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Also er kann geben, er kann mal weniger geben, er kann mal mehr geben. Wenn ihr ihm gebt und auf seinem Weg spendet und ausgibt, dann wird Allah euch um ein Vielfaches zurückgeben. Deswegen aus Angst vor Tod, aus Angst vor Schädigung, aus Angst vor Armut, lasst euch nicht zurückhalten vor den guten Taten. Und man soll auch nicht denken, dass wenn ich jetzt gebe, woher kriege ich dann? Wer hat euch vorher versorgt? Allah ist ja auch der gewesen, der euch vorher das gewährt hat, was ihr jetzt nicht spenden wollt. Ja, also Allah gibt und Allah nimmt und für ihn soll man auch ausgeben. Ja, und für ihn ausgeben bedeutet, für seine Sache etwas zu geben. Oder auch den Armen, den Waisen. Ja, all diese Zwecke, die Allah schon uns auch erwähnt hat und noch erwähnen wird, in seinem Namen für sein Wohlgefallen auszugeben und zu opfern. Siehst du nicht die führende Schar von den Kindern Israels nach Musa, also nach der Zeit von Musa a.s., andere Mitglieder von Bani Israel und unter denen eine führende Schar, eine Elite unter denen, als sie zu einem ihrer Propheten sagten, setze einen König für uns ein, damit wir auf Allahs Weg kämpfen. Er, der Prophet, sagte, werdet ihr vielleicht, wenn euch zu kämpfen vorgeschrieben ist, doch nicht kämpfen? Sie sagten, warum sollten wir nicht auf Allahs Weg kämpfen, wo wir doch aus unseren Wohnstätten und von unseren Söhnen vertrieben worden sind. Doch, als ihnen vorgeschrieben wurde, zu kämpfen, kehrten sie sich, bis auf wenige von ihnen, ab. und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Ja, das war nämlich so, dass ihr Prophet, den sie hier ansprechen, schon alt war. Er konnte sie nicht in den Kampf führen. Deswegen baten sie ihn, ja, organisier für uns einen König, der wird uns führen. Wir werden kämpfen. Und warum sollten wir nicht kämpfen? Und so haben sie argumentiert. Und ihr Prophet sagte zu ihnen, Allah hat euch hier mit Talut als König geschickt. Sie sagten, wie sollte er die Herrschaft über uns haben, wo wir doch ein größeres Anrecht auf die Herrschaft haben und ihm nicht Wohlstand gegeben ist? Er sagte, Allah hat ihn vor euch auserwählt und ihm ein Übermaß an Wissen und körperlichen Vorzügen verliehen. Und Allah gibt seine Herrschaft, wem er will. Allah ist allumfassend und allwissend. Ja, also erst baten sie um einen König, jetzt, wo er ihnen gegeben worden war, waren sie unzufrieden. Warum? Weil ihr Kriterium für jemanden als Führer anzuerkennen war, Wohlstand und einen gewissen Status zu besitzen. Und Allah sagt das nein, was ein Imam, ein Führer, ein Leiter von jemanden von einer Menschengruppe braucht, diese Qualitäten hat er. Er hat körperliche Vorzüge wie Stärke, ja, und er sollte ja in den Krieg führen, die Menschen, und es wurde ihm auch Wissen gegeben. Und ihr Prophet sagte zu ihnen, das Zeichen seiner Herrschaft ist, dass die Bundeslade zu euch kommen wird. In ihr ist innere Ruhe von eurem Herrn und ein Rest von dem, was die Sippe Musas, alaihim salam, und die Sippe Haruns hinterließen, getragen von Engeln. Darin soll wahrlich ein Zeichen für euch sein, wenn ihr gläubig seid. Also Talut wurde als König erwählt und es sollte sogar ein Zeichen kommen, um alle wissen zu lassen, dass jetzt der König auserwählt ist und dass jetzt diese Zeit kommt, nach der sie gefragt hatten. Und dieses Zeichen wäre gewesen und sollte sein die Bundeslade. Ja, darin ist ein Segen von Bani Israel, darin sollen der Auslegung gemäß, sollen darin Kopien von der Tora gewesen sein, der Stock von Musa a.s. soll darin gewesen sein. Und es war nämlich so, dass als sie flohen, wir haben hier gerade gelesen, sie flohen, um vor den Tod zu fliehen, da konnten sie all diese Dinge nicht mitnehmen. Und Allah hat die Engel diese Dinge, wie er ihnen sagt, die Engel werden euch das tragen und zu euch bringen, was ihr nicht beschützen konntet, Allah hat das für euch beschützt. Solch ein Zeichen wird Allah euch geben, wegen der Ernennung dieses euren Königs. Und als nun Talut mit den Herrschern aufgebrochen war, sagte er, Allah wird euch mit einem Fluss prüfen. Ja, Prüfung muss. Ja, wer auszieht auf Allahs Weg, er wird geprüft werden. Talut sagt, wer davon trinkt, gehört nicht zu mir. Und wer nicht davon kostet, der gehört zu mir. Außer demjenigen, der nur eine Handvoll schöpft. Also da war ein Fluss und die waren unterwegs und die sollten davon nicht trinken, außer wirklich nur eine Handvoll davon schöpfen. Da tranken sie davon, bis auf wenige von ihnen. Ja, also die meisten haben diese Prüfung nicht bestanden. Und als er ihn überschritten hatte, er und diejenigen, die mit ihm glaubten, sagten sie, wir haben heute keine Kraft gegen Jalut und seine Herrscharen, das war das feindliche Volk. Diejenigen aber, die glaubten, dass sie Allah begegnen würden, sagten, wie so manch eine geringe Schar hat schon mit Allahs Erlaubnis eine große Schar besiegt. Allah ist mit den Standhaften. In Tafsir heißt es, bis auf 313 Soldaten aus dieser Armee haben sich alle anderen vollgetrunken, hatten dann auch keine Kraft mehr, weil sie auch die Prüfung nicht bestanden hatten. Ja, das ist so wie wenn wir im Ramadan beim Fastenbrechen, beim Iftar, so viel essen, dass wir kaum noch Tarawih beten gehen können. Ja, das ist vielleicht ungefähr so gleich zu verstehen. Und wer dann aber auf die andere Seite dann mitging und auch Iman an Allah und den jüngsten Tag hatte, die vertrauten auch auf Allah und die schauten nicht auf ihre geringe Anzahl von Soldaten, sondern schauten auf die Allmacht von Allah und sagten, manch geringe Schar hat schon gegen eine große Schar gewonnen, wenn die Erlaubnis von Allah da ist. Und als sie gegen Jalut und seine Herrscharen auf den Plan erschienen, also als die Schlacht dann losging, sagten sie, und jetzt machen sie noch Dua. Ja, erstmal haben sie die Prüfung bestanden, sie haben Gottvertrauen, Iman ist da, und jetzt machen sie Dua, ein Bittgebet. Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. O unser Herr, überschütte uns mit Standhaftigkeit, festige unsere Füße und verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk. Ja, also sie haben Bittgebet gemacht und was ist dann passiert? Und so schlugen sie sie mit Allahs Erlaubnis. Und Dawud war zu der Zeit, der spätere Prophet, war zu dieser Zeit ein Soldat in der Armee von Talut. Dawud tötete Jalut. Und Allah gab ihm die Herrschaft und die Weisheit und lehrte ihn von dem, was er wollte. Und wenn nicht Allah die einen Menschen durch die anderen zurückweisen würde, geriete die Erde wahrlich ins Verderben. Aber Allah ist voll Huld gegen die Weltenbewohner. Ja, so wird auch die Balance von allen Dingen gehalten. Mal ist der eine stärker, mal der andere. Allah wehrt die einen mit den anderen ab. Das ist Allahs Plan und Allahs Weisheit. Unsere Aufgabe ist, die Prüfungen zu bestehen, soweit wir es schaffen, und uns mit Bittgebeten an Allah zu wenden. Dies sind Allahs Zeichen, die wir dir mit der Wahrheit entsprechend verlesen. Und du bist wahrlich einer der Gesandten. Ja, das sind Geschichten, die früher passiert sind. Es gab keine Möglichkeit für den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, diese Einzelheiten so genau zu erfahren und zu benennen und uns darzulegen. Ja, das sind die Zeichen von Allah. Das wird mit der Wahrheit gemäß verlesen. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, ist wahrlich ein Gesandter von Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله meine lieben Schwestern.